Falsches Geld und echte Kurven, hieß der Film. Die Farben waren grell und verschwommen. Am Anfang liefen gut gekleidete Leute auf einem Ozeandampfer herum und redeten miteinander. Ein paar davon sprachen etwas, das nicht Englisch war. Das sollte wohl komisch sein. Ein Mann mit großer Nase, schickem Sportjackett und Filzhut kam herein, mitten in einen Raum, der wie eine Hotelhalle aussah, und redete mit allen und versuchte nicht zu lächeln. Sonst passierte gar nichts. Lustig war das kein bisschen. Ich hatte Bob Hope noch nie gesehen, aber klar, der Mann mit der großen Nase war er. Seine Stimme klang wie im Radio. Ich hatte ihn mal zusammen mit meinen Eltern gehört. Da hatte ich ihn auch schon nicht witzig gefunden. Aber Neil fand ihn witzig. Er lachte laut über irgendwas, das Bob Hope sagte, und genauso über die Antworten von einer der Figuren in der anderen Sprache. »Mann, oh Mann, guck dir das an«, sagte Neil über eine hübsche, blonde Frau, die in einem grauen Pelzmantel auftrat. »Die müsste ich aber mal dringend durchvögeln, würde ich sagen. Das geht dem Baby neben mir natürlich etwas anders, was?« Er hatte noch einen Schluck aus der Papiertüte genommen und mir nichts angeboten. Ich wollte auch nichts mehr. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Du bist also nicht ganz sicher, ja?« fragte Neil, als machte es ihn wütend. Ich hätte wohl sagen sollen, ich auch, aber das war mir gar nicht eingefallen. Vielleicht war ich ein bisschen beschwipst. »Würde ich auch«, sagte ich. »Schwachkopf, klar würzte«, sagte Neil. »Das ist Anita Ekberg. Heilige Scheiße, die ist Schwedin. Die ficken jeden.« Ich sah mir die blonde Frau an, die auf der Leinwand größer aussah, als man sich vorstellen konnte. Die Frau, die Anita Ekberg war, ich kannte den Namen nicht, wirkte nicht echt. Ich begriff nicht, wie man daran denken konnte, sie zu ficken. Dieses Wort hatte ich von anderen Jungs in der Schule gehört, die darüber Witze machten. »Wenn Anita Ekberg da sitzen würde, wo ich jetzt sitze, und sie beugt sich rüber und sagt, »Hey, Harry, wie wär's mit einem kleinen Anstich?« »Du wüsstest doch gar nicht, wo du anfangen solltest, oder?« »Doch«, sagte ich. »Ach, Quatsch, das ist so klar wie Kloßbrühe.« Neil lächelte mich spöttisch an. Auf der Leinwand ging es weiter. Bob Hopes großes, verzerrtes Gesicht füllte die Leinwand aus. Seine Augen jagten nach hier und nach da. Seine Lippen kräuselten sich zu einem unechten Lächeln. Man sah Anita Ekberg einen langen Flur hinuntergehen, Stöckelschuhe und Pelzmantel in der Hand. Sie sah echt gut aus, das konnte jeder erkennen. Vielleicht wäre es gar nicht so schwer gewesen, sie zu ficken, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie es ging. Und dann schauten wir eine Zeit lang einfach nur zu. Anscheinend hatte Neil mich jetzt genug beschimpft, dass sie ein Schwachkopf sei und keine Ahnung hätte, wie es richtig ging. Er lachte über alles Mögliche, was sich auf der Leinwand abspielte, wovon ich das meiste nicht richtig verstand, auch wenn ich so lachte, als ob. »Der spricht scheißversösisch«, sagte Neil über einen der Schauspieler, einen kleinen Burschen mit einem Pferdegesicht, der verwirrt guckte. Dabei schien Bob Hope alles zu verstehen, was er sagte. »Französisch ist doof«, sagte Neil. »Aber lustig, wenn du's mal raus hast.« Er hatte die Tüte wieder rausgeholt. »Nachschub für die Stimmung?«, fragte er und hielt sie mir hin. Mir tat immer noch der Kopf weh und ich wollte keinen Nachschub. Die Frauen in dem Auto neben uns lachten sich kaputt und die Männer johlten über den Kleinen mit dem Pferdegesicht, der so tat, als müsste er sich auf zwei alte Damen in Liegestühlen erbrechen. Ich nahm die Tüte und ließ nur ein winziges Rinnsal durch meine Lippen. Ein feuchter Papierfetzen klebte an meiner Zunge, plus ein Stück Popcorn. »Passt bloß auf«, sagte Neil. Er wirkte nicht mehr wütend. »Wir wollen dich doch auf zwei Beinen nach Hause bringen.« Der Schluck brannte nicht und verschlug mir auch nicht den Atem. Es schmeckte eigentlich fast süß. »Okay«, sagte ich, froh, dass seine freundlichere Seite wieder zum Vorschein kam. »Ich kann mir vorstellen, dass du deinen alten Herrn verdammt vermisst«, sagte Neil mit weicherer Stimme. Er stellte den schallernden Filmlärm am Lautsprecher etwas leiser. Im nächsten Auto und in anderen lachten die Leute. Wie erwartet war es wegen der geschlossenen Scheiben bei uns wärmer geworden. »Großer Scheiß«, sagte er und nickte mir zu. Wir hatten noch nie über meinen Vater als lebenden Menschen gesprochen. Ich hatte es gut gefunden, mit Neil befreundet zu sein, weil das nicht nötig gewesen war. Egal, wo ich hinschaute, war mein Vater, tot oder lebendig. Aber nicht zwischen Neil und mir. Dass er mich ins Kino mitnahm und mir Aufmerksamkeit schenkte, zeigte eine Art heimliche Sympathie. Er hätte die Hure mitnehmen und betrunken machen können, um mit ihr anzustellen, was er wollte. Er musste sich nicht mit einem wie mir abgeben, der keine Ahnung hatte und immer traurig war, einem Schwachkopf. »Ja, manchmal schon«, sagte ich. Denn ich vermisste meinen Dad. Ich konnte meine Stimme unter der Tonspur des Films hören. Es war, als benutzte jemand anders meine Worte, spräche meine Gedanken aus. Nur wollte ich gar nicht darüber reden. Mein Herz fing in diesem Moment an zu rasen, wo die Möglichkeit bestand, etwas zu sagen, das mich zum Heulen bringen könnte. Das war mir schon passiert. »Weißt du, was ich jetzt gern tun würde, falls ich die Gelegenheit dazu bekomme?« sagte Neil und streckte eine Hand über den warmen, leeren Raum zwischen uns und legte sie mir an die Wange, was mich verblüffte. Das hatte nichts mehr mit dem Stoß gegen die Schulter zu tun. Es ähnelte eher dem, was meine Mutter in den letzten Monaten oft getan hatte. »Nein«, sagte ich, obwohl es ja nicht viel Auswahl gab, was zwei Menschen so tun konnten, zwei Jungs. »Dir ein Küsschen geben«, sagte Neil und strich mit seiner rauen Hand durch meinen Bürstenhaarschnitt, wie es meine Mutter tat. Seine Finger rochen nach Popcorn und Gin und seinem zitronigen Parfüm. Ich starrte auf Neils dicke, dunkle Augenbrauen. Sie waren dicht und drahtig wie bei einem Mann. »Das könnte alles wieder ein bisschen in Ordnung bringen«, sagte er und beugte sich zu mir. »Ich weiß nicht«, sagte ich. Mein Herz hämmerte immer noch, hatte gar keine Zeit gehabt, langsamer zu schlagen. »Probieren wir es doch einfach mal aus«, sagte Neil. Er legte mir eine Hand aufs Knie, stützte sich ab und drehte mit der anderen Hand meine Wange und meinen Mund zu sich und schob sein Gesicht näher und küsste mich. Auf die Lippen. Genau wie im Film zwei Schauspieler sich küssten, das hatte ich schon gesehen, oder wie meine Mutter meinen Vater küsste, als sie ihn noch liebte. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht schockiert war, und ich kann gar nicht recht sagen, was ich tat, während mich Neil McDermott küsste. Es dauerte nur einen Moment. Ich weiß, dass ich weder Arme noch Hände rührte, mein Gesicht weder von ihm weg noch auf ihn zubewegte. Ich atmete nicht ein noch aus. Mein Herz schlug tatsächlich langsamer und die Starre, in die mich Neils Wut versetzt hatte, löste sich allmählich. Ich kann es nicht erklären, aber ich entspannte mich geradezu. Nicht so, als ob mich jemand küssen würde, sondern als hätte mich jemand beiseite genommen und etwas Freundliches zu mir gesagt, was bis dahin nur meine Mutter getan hatte. Aus Neils Kehle kam ein leises Geräusch, genau als er mich küsste. Eine Art was unnatürlich wirkte, aber er wollte es von sich geben. Ich machte kein Geräusch, soweit ich weiß, und war froh, als er wieder von mir abrückte. Er leckte sich über die Lippen und sah mich geradeaus an, direkt in die Augen. Er schien mich um etwas zu bitten. Ich sollte etwas sagen oder tun. Vielleicht ihn küssen. Aber das hatte ich nicht vor. Es war nicht das Allerschlimmste, wenn zwei Jungs sich küssten. Es war gar nicht so anders, als meine Mutter zu küssen, aber es war nicht wirklich so, wie wenn sich Filmstars küssten, wenn sie spielen sollten, dass sie verliebt waren. Es hatte mir keinen Spaß gemacht. Er hatte mich geküsst, ich hatte ihn nicht geküsst. »Na, wie war das jetzt?« fragte Neil. Seine drahtigen Augenbrauen hoben sich, als rechnete er damit, jetzt etwas zu hören, das ihm gefiel. Und ich hätte auch irgendwas gesagt, das ihn glücklich machte, wenn mir was eingefallen wäre. Es war eine große Überraschung gewesen, denn ich hatte noch nie einen Jungen geküsst, ein Mädchen erst recht nicht. Aber ich hatte nicht vor, es nochmal zu tun, obwohl es eigentlich egal war, dass wir es getan hatten, oder vielmehr er. »Hast du gehört, was ich gesagt habe?« Neil hatte sich wieder an seine Tür zurückgezogen. Er hatte die Hand von meinem Knie genommen, aber er lächelte noch. »Ich habe etwas gesagt«, sagte er, »nämlich, wie war das?« »Es war okay«, sagte ich. »Es war okay«, sagte Neil. »Ein bisschen okay? Nimm's oder lass es bleiben?« »Ja«, sagte ich. »Ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte, höchstens...« »Lass es bleiben, was ihm nicht gefallen würde, das wusste ich.« Neil drehte sich zum Steuerrad, legte seine geballten Fäuste ab und klopfte darauf. Auf der Leinwand war tiefste Nacht. Anita Ekberg stand in ihrem Pelzmantel an Deck des Ozeandampfers und sah wunderschön aus. »Gott«, sagte Neil, »nicht zu mir, glaube ich, eher zu sich selbst, als wäre ich gar nicht da. Du bist die reine Zeitverschwendung, oder? Eine scheiß Zeitverschwendung.« »Ich dachte«, setzte ich an, »wer weiß, was ich sagen wollte, ich verließ mich drauf, dass die richtigen Worte kommen würden, und sie kamen nicht.« »Du dachtest«, Neil warf mir einen Blick zu, ich war an meine eigene Tür zurückgewichen, als wollte ich gleich rausspringen. Sein Lächeln war so höhnisch wie vorhin. »Du dachtest, was? Dass du mir gefällst? Dass ich dich süß finde? Du dachtest, was weiß ich?« Er schien nicht wütend zu sein, nur enttäuscht darüber, dass das, was er mit seinem Kuss hatte erreichen wollen, nicht funktionierte. Mir tat das auch leid. »Ich dachte, es hätte dir leid, dass mein Vater tot ist«, sagte ich. Es war jetzt sehr, sehr heiß in dem Auto und die gedämpfte Tonspur des Films erfüllte den Raum. »Tut es auch«, sagte Neil. »Hab ich doch gesagt, oder?« »Erzähl deiner Mom bloß nichts hiervon. Abgemacht? Das bleibt zwischen dir und mir. Damit könnte sie nichts anfangen. Sie würde mich wegschicken lassen, wo ich doch kein richtiger Bürger bin.« »Mach ich nicht«, sagte ich. Dass Neil weggeschickt würde, war das Allerletzte, was ich wollte. Er war mein einziger Freund. Wenn ich ihn verlöre, hätte ich es gleich ganz aufgeben können mit dem Leben. Falls wir wieder ins Kino gehen sollten, dachte ich, würde ich ihn küssen, denn unterm Strich war es mir nicht so wichtig. Auf dem Heimweg fuhr Neil so, wie ich es bewunderte, einhändig, Fenster offen, Ellbogen rausgestreckt, und die kühle Nacht flutete herein und ließ die Zigarettenglut zwischen seinen Fingern aufleuchten. Ich hatte mein Fenster auch offen, und die Nacht kam herein und umwirbelte mich. Mein Kopf tat nicht mehr weh. Wir waren nicht bis zum Ende des Films geblieben. Neil hatte das Interesse verloren, wobei mir der Teil gefallen hatte, wo die Figuren nach Paris gingen. Eine Stadt, über die ich einen Aufsatz aus dem World Book abgeschrieben hatte und die ich mal sehen wollte. Aber Neil sagte, die Pariser Straßen auf der Leinwand lägen alle in Kalifornien. Neil sagte lange Zeit nichts. Er schien nachzudenken. Ich überlegte, ob es vielleicht eine ganz normale Art der Beachtung darstellte, mich zu küssen, was man als ihre verstand, ohne dass es Verwirrung gab. Ein Kuss konnte ja Verschiedenes bedeuten. Mir ging es besser, weil ich mit ihm im Drive-In-Kino gewesen war, egal was zwischen uns passiert war. »Sag mal«, sagte Neil, ohne den Blick von der Straße zu nehmen, »wir waren wieder in den Straßen der alten Viertel. Für die Welt da draußen waren wir ein Taxi, nicht zwei Jungs in einem Auto auf dem Rückweg von einer Filmvorführung. Ich fühlte mich geheim und geschützt.« »Was denn?«, sagte ich. »Was ist das Allerschlimmste, das du je getan hast?« Er nahm einen tiefen Zug aus seiner Pall Mall und blies aus dem Mundwinkel Rauch in die Nacht. Eine lange Zeit sagte ich gar nichts. Und ich kann nicht behaupten, dass ich mir eine Antwort überlegte. Ich hatte nicht vor, überhaupt zu antworten. »Meins kann ich dir eindeutig verraten«, sagte Neil. »Oder zumindest die drei Sachen, die ganz vorne stehen. Vielleicht sind das auch nur die Sachen, die ich überhaupt zugeben will, und das Allerschlimmste bleibt unter der Decke. Fang doch vielleicht mit dem Besten an, was du je getan hast, was dir leicht fallen sollte, wo du doch so ein Muster an Vollkommenheit bist. Wofür gibt's die Goldmedaille? Raus damit. Dein Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben.« Er lächelte, zufrieden mit sich selbst. »Viele gute Sachen habe ich gar nicht getan«, sagte ich, »und tatsächlich fiel mir nicht eine ein. Aber ich hatte auch noch nie drüber nachgedacht.« »Das ist entschuldbar«, sagte Neil, »das hast du mit anderen gemeinsam.« »Was hast du denn Gutes getan?«, fragte ich. »Meine Schwester nicht gefickt, als sie mich darum gebeten hat. Bis jetzt die Krönung bei mir. Lang hat's nicht gehalten. Irgendwann habe ich nicht mehr so gut aufgepasst. Eine Schande. Das darfst du deiner Mom aber auch nicht erzählen.« »Mach ich nicht«, sagte ich. »Das kam mir echt nicht wie das Schlimmste vor, was ein Junge tun konnte. Aber ich hatte ja auch keine Schwester.« »Und jetzt du«, sagte Neil. »Ich muss irgendwas über dich in der Hand haben, damit du mich nicht verpetzt. Also los.« »Ich habe meine Mutter angelogen«, sagte ich. »Wir waren in unserer Straße, rollten bergab, vorbei an den alten Villen und der nach einem Bürgerkriegshelden benannten Backsteinschule.« »Das geht mir vierkant am Arsch vorbei«, sagte Neil. »Es muss was Schlimmeres geben. Sei kein Feigling. Freunde machen das so. Zeigen sich gegenseitig das Schlimmste.« »Ich wollte das Schlimmste von mir nicht zeigen, aber ich tat es trotzdem, weil ich wollte, dass Neil mein Freund war. Und zwar mehr, als ich mich schützen wollte.« »Als mein Vater gestorben ist«, sagte ich, »war ich nicht so traurig, wie ich hätte sein sollen. Ich habe mich schrecklich gefühlt, aber es kam mir nicht genug vor.« »Ach komm«, sagte Neil, »findest du dich selber schlimmer als die Tatsache, dass er gestorben ist?« »Ja«, sagte ich, »genau.« »Na dann, te absolvo«, sagte Neil und hielt vor dem Rufanhaus, wo in den meisten Fenstern das Licht brannte. In einem stand ein Halloween-Kürbis mit einer Kerze drin. In unserem Haus war es dunkel. Meine Mutter arbeitete noch. Einen Moment saßen wir da, der Motor tickte, in der Luft um uns hing der Ahornduft. Mit seiner Hand, die die Zigarette hielt, machte Neil im Dunkeln zwischen uns eine Bewegung. »Was bedeutet das?«, fragte ich. »Es bedeutet, alles ist vergeben, das sagen die Schwuchtelpriester, durch das Gitter zu dir, wenn du alles ausgespuckt hast. Eigentlich heißt es, wen juckt der Scheiß? Du wirst noch Schlimmeres tun. Du wirst töten und stehlen und Herzen brechen und deine Schwester ficken und Häuser anzünden. Ich habe mir oft gewünscht, mein Pap wäre tot. Kannst du das überbieten? Ich wollte es nicht rausposaunen, aber da hast du's. Jetzt haben wir unser treue Gelübde geschworen. Scheiß drauf. Te absolvo.« Nach diesen Worten kickte er seine Tür auf. »Komm mit«, sagte er. »Zeit, dass die unschuldigen kleinen Harrys ins Bett kommen. Wir haben unser Bestes und unser Schlimmstes getan und wir kennen nicht mal den Unterschied.« Und damit endete dieser Abend. Dass der Unterschied zwischen Gut und Böse im Dunkeln verschwamm, als hätte uns das Leben bisher nur das beigebracht. Neil McDermott blieb nicht viel länger im Rufanhaus. Er ging noch ungefähr einen Monat bei uns ein und aus. Meine Mutter zeigte sich weiterhin an ihm interessiert, trotz ihres Alters. Es wirkte ungewöhnlich, aber Schlimmeres konnte man darüber nicht sagen. Jedenfalls sah ich Neil häufiger und war glücklicher und eine Weile lief es auch in der Schule besser. Eines Tages sagte meine Mutter, als ich nach Hause kam, »Neil geht zur Armee. Es hat Theater wegen dem Taxi und irgendwelchen Schwarzen gegeben.« »Ein Richter«, sagte sie, hatte Neil verschiedene Auswege angeboten und Neil hatte den leichtesten genommen und sich noch am selben Nachmittag in den Trailways-Bus nach Louisiana gesetzt. Von meiner Mutter hatte er sich verabschiedet, aber von mir nicht, was mir viel ausmachte. Schließlich waren wir doch Freunde. Nach nicht allzu langer Zeit verließ Neils Familie das Ruf-an-Haus. Das Taxi verschwand, ihre Fenster blieben dunkel. Meine Mutter wusste nicht, wo sie hingegangen waren, aber nach einer Weile schrieb Neil, sie wären in New York und könnten bald wieder in Strathfoyle sein. Er habe gedacht, das Militär würde seine Probleme lösen, aber dann erkannt, dass er für das Leben als Soldat nicht geeignet sei. Er habe keine Lust zu kämpfen. Er sei entlassen worden und würde mit einem Frachter zurückfahren. Von nun an würde alles glücklicher werden. Als ich den Brief las, überlegte ich, wie ich Neil McDermott wohl beschreiben würde. Was für eine Art Junge war er? Wir gehen mit festen Vorstellungen durchs Leben, wer oder was ein bestimmter Mensch ist. Er ist so, oder zumindest eher so als so, oder noch anders. Und wir wissen, wie wir mit ihm umgehen können und wo es ihn hinzieht. Bei Neil konnte man das nicht richtig einschätzen. Er war ein guter Mensch, das glaubte ich, im Grunde oder hauptsächlich. Er war freundlich oder konnte es sein. Er wusste vieles. Aber ich war mir sicher, dass ich manches wusste, was er nicht wusste. Und ich konnte mir vorstellen, wie er womöglich falsche Entscheidungen traf, die dann sein ganzes Leben beeinflussten. Mit Neil wird es kein gutes Ende nehmen, sagte meine Mutter einen Tag, nachdem sein Brief eintraf. Irgendetwas hatte sie enttäuscht, irgendetwas an Neil, das heimatlos war oder am falschen Ort. Irgendetwas an ihm hatte sie in ihrem zerbrechlichen Zustand angezogen und auch mich in meiner eigenen Zerbrechlichkeit. Aber auf das, was Neil war, würde man nicht setzen, so hatte es mein armer Vater ausgedrückt. Danach suchte man doch, fand er, wenn man bereit war, jemanden an sich rankommen zu lassen. Einen, auf den man setzen konnte. Das klingt nicht schwer. Ja, wenn doch nur, und das habe ich seit damals, als meine Mutter und ich zusammen allein waren, tausendmal gedacht, wenn das Leben doch nur so einfach wäre.